Ausblick her singen. Milch geil, es nehmen lieber Wein, mit Wohl auf Wiedersehen. Verschwunden in den Strand, entschwunden in das Land, schön vom Vorsee. Rings um uns her, nur Wellen und Meer, ist alles, was ich seh. Reiß die Wellen wiegen, Möwenheim wär's fliegen. Deutschland die Sonne, Herz voller Wonn, Heimatland Ade. Reiß die Wellen wiegen, Möwenheim wär's fliegen. Deutschland die Sonne, Herz voller Wonn, Heimatland Ade. Mit Wellen und Wind auf dem Ozean. In Not und Gefahr sind immer wir da, steht ein ganzer Mann. Im Herzen wie in Scherze, am rechten Fleck das Herze. Unser Schiff ist gut, frisch und immer smooth, Herrscher auf dem Meer. Im Herzen wie in Scherze, am rechten Fleck das Herze. Unser Schiff ist gut, frisch und immer smooth, Herrscher auf dem Meer. Hey, die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen. Milch und Gein, es nehmen lieb und wein, wir wollen auf Wiedersehen.